بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du, wir machen weiter mit der Frage Nummer 105. Er sagt, was sind die Beispiele von den Zeichen der Stunde aus dem Koran? Und er erwähnt jetzt hier einige Sachen, und da kann man natürlich im Koran sehr viel darüber nachlesen. Er sagt, Allah sagt, erwartet sie etwas anderes, als dass Engel zu ihnen kommen, oder dass dein Herr kommt, oder dass etwas von seinen Zeichen deines Herrn kommt. An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt eine Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder ihre Glauben Gutes erworben hat. Also wenn du Allahs Zeichen siehst, wenn du die Engel siehst, wenn du Allah kommen siehst sozusagen, die Zeichen von Allah siehst, die Zeichen Allah kommen siehst, besser, weil Allah können die Gläubigen nur im Jenseits sehen, beziehungsweise im Paradies, dann ist es schon zu spät. Ja, deswegen schon vorher dran glauben. Und er sagt, wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht, weil dies die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugen. Ja, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Ja, das Zeichen, das Hervorkommen eines Tieres aus der Erde, das spricht, ist ein großes Vorzeichen der Stunde. Ein großes Zeichen der Stunde. Da können wir gerne nochmal zu meiner Unterrichtsreihe Zeichen der Stunde zurückkehren, inshallah. Genauso auch das nächste, Ya'juj und Ma'juj. Allah subhanahu sagt, bis die Sperrmauern von Ya'juj und Ma'juj geöffnet wird und sie von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen und das wahre Versprechen nahe rückt, dann werden sie sogleich die Blicke derjenigen, die ungläubig sind, starr werden. Oh, weh uns, wir waren dessen ja unachtsam, vielmehr pflegten wir Unrecht zu tun. Ja, Ya'juj und Ma'juj sind sozusagen auch Zeichen der Stunde. Und er sagt, also erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Ad-Dukhan ist auch ein Zeichen der Stunde. Auch nochmal detailliert beschrieben im Zeichen der Stunde. Und ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. Das Beben wurde auch nochmal beschrieben als Zeichen der Stunde. Drei Erdbeben oder Erdversinkung, das kann man gerne nochmal in meiner Unterrichtsreihe durchgehen, deswegen werde ich da nicht so viel drauf eingehen. Inshallah ta'ala, es sind Zeichen der Stunde, es sind die letzten großen Zeichen der Stunde und 10 sind es insgesamt, ja, die jetzt hier nicht alle aufgezählt werden, er hat jetzt nur aus dem Koran, aus der Sunna erwähnt, der gleich im nächsten, in der nächsten Frage, wo es heißt, was sind die Beispiele aus der Sunna für die Zeichen der letzten Stunde? Er sagt, diese sind zum Beispiel Ahadith über Sonnenaufgang im Westen, die Ahadith vom Vieh und von der Fittern, die Prüfungen und die von Dajjal und Al-Malahim, den Schlachten, also die großen Schlachten, die eingeführt werden, wie die Ahadith über das Herabkommen von Isa a.s. und das Herauskommen von Ya'juj und Ma'juj, die Ahadith über Ad-Dukhan und vom Wind, der alle Seelen der Gläubigen nimmt und die Ahadith vom Feuer, der sichtbar sein wird, die Ahadith vom Mondfinsternis und so weiter. Und dazu, wie gesagt, habe ich eine Unterrichtsreihe gemacht über die Zeichen der Stunde, die kleinen und die großen, kann man sich gerne alles anhören, wenn man da noch mehr Details möchte. Aber inshallah ta'ala, eine wichtige Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Zeichen der Stunde sind wie eine, also die großen Zeichen der Stunde sind wie eine Kette. Wenn du eins aufreißt sozusagen, wenn eins runterfällt, dann fallen die anderen schnell hintereinander. Das heißt, wenn der Dajjal kommt, und das ist das erste große Zeichen, dann kommen die anderen großen Zeichen schnell hintereinander darauf folgen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das Wissen über die Zeichen der Stunde ist auch ein Aqidah-Thema und kann man sich inshallah ta'ala anhören. Sollte man sich anhören, sollte man Wissen aneignen, mindestens die 10 großen Zeichen, damit man diese Sachen seinen Kindern und Familien und Angehörigen auch mitteilen kann. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.